Ja. Guten Tag, ich heiße Mustafa Çelik. Ich bin hier auf der Station als Assistenzarzt tätig und würde gerne Ihnen mit das Anamnesegespräch durchführen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, klar, Hauptsache irgendjemand Ja, okay. guckt mich an. Ja. Okay, bitte geben Sie mir Bescheid oder fragen Sie nach, wenn Sie etwas nicht verstehen. Jo, das Okay. mache ich. Ja. Ja, wunderbar. Kurz zum Ablauf. Ich werde Ihnen zuerst ein paar persönliche Fragen stellen und danach Persönliche werden wir, Fragen. ja, Okay. ja, und danach werden wir über Ihre aktuelle Beschwerden sprechen, okay? Ah ja, okay. Ja, nicht sehr viel persönlich, ja, nur Name und so weiter, okay. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Udo Schlüter. Udo Schlüter. Ja. Könnten Sie bitte Ihren Vornamen, Nachnamen buchstabieren? Ja, der Vorname ist ganz kurz. U-D-O Ja, U wie und U. Ulrich, ja, richtig. U wie Ulrich, ja. Ja, okay. Und der Familienname SCH Ja. L U Ja. Umlaut TER, Schlüter. Okay, ja. Und wie alt sind Sie und wann sind Sie geboren? Ich bin am 6.7.76 geboren. Ich werde also in diesem Sommer 47. 47. Ja, okay. Okay. Ja, wie groß sind Sie? Oh, ich war mal 1,80. Ich weiß nicht, ob das Ja. immer noch stimmt, aber ich denke ja. Ja, okay. Und wie groß sind Sie? Wie Ja, schwer meinst du? wie viel wiegen Sie eigentlich? Ja, ich wiege ja so rund 86, 87 Kilo. Ja. Ja, okay. Okay, ja. Wer ist Ihr Hausarzt? Oh, das ist Dr. Möllers. Aber ich gehe Dr. da nicht Mell. so gerne hin. Okay. Sind Sie gesetzlich oder privat versichert? Ich bin gesetzlich versichert. Okay. Ja, wir haben schon geschafft. Ja. Ja, was kann ich für Sie tun, Herr Ach, wissen Schlüter? Sie? Ich habe solche heftigen Bauchschmerzen und die werden irgendwie gar nicht besser. Und das hat langsam angefangen und jetzt wird es aber immer schlimmer und das geht jetzt eigentlich Ja. schon Ja. wochenlang, eigentlich schon monatelang. Und Okay. Monate ja, lang. also ich fühle mich eigentlich ein bisschen schlecht. Und jetzt Okay. habe ich gedacht, mit meinem Hausarzt habe ich nicht so ein gutes Verhältnis. Und dann habe ich gedacht, Verstehe. dann komme ich lieber mal direkt hier zu Ihnen. Okay, ja, Sie machen gut. Und können Sie mir zeigen, wo die Schmerzen ist, oder können Sie mir beschreiben, wo die Schmerzen sind? Naja, also so im Bauch, vielleicht so um den Bauchnabel rum, Okay. vielleicht ein bisschen höher, so, ja, Ja. so im oberen Bauch, so, da tut es heftig weh. Okay. Strahlen diese Schmerzen in andere Körperregionen aus? Na, so rundherum tut das halt alles manchmal weh. Manchmal habe ich auch ganz starke Blähungen und manchmal muss ich auch dann doll auf die Toilette gehen. Und ich habe mich auch schon mal übergeben und dann tut mir natürlich der ganze Bauch weh. Okay, verstehe. Die Schmerzen sind langsam angefangen, ja, richtig? Oder? Das hat langsam Ja. angefangen, ja. Ja. Und wird aber schlechter. So über Tag geht es dann mal Okay. wieder besser und dann ist es wieder ein bisschen schlechter. Also es ist nicht so, dass ich jeden Tag die gleichen Schmerzen habe. Okay, verstehe. Wenn vor mich, okay. Okay. Können Sie mir den Charakter von Schmerzen beschreiben? Ich meine, sind die Schmerzen eher dumpf stechend oder Würde die krampfartig? eher so, ja, so wie Ja. kräftiger Druck, so fühlt sich das an, ja. Okay. Sind die Schmerzen dauerhaft da oder treten sie hin und wieder auf? Ja, also die sind meistens sind sie da, aber nicht so schlimm und dann werden sie mal schlechter und dann wieder besser. Okay. Ja, Herr Schlüter, stellen Sie sich eine Skala vor. Das war unsere Schmerzskala und bei der Schmerzskala gibt es verschiedene Niveau von 1 bis 10. Wie stark sind Ihre Schmerzen auf der diese Skala? 1 entspricht der leichten Schmerzen und 10 entspricht sehr starken oder heftigen Schmerzen. Naja, ich kann das schon aushalten, aber ich würde sagen, so in der Mitte bei 5 sind die Schmerzen. Okay. Gibt es bestimmte Auslöser für die Schmerzen? Haben Sie bemerkt das? Ja, also kann das eigentlich nicht so genau sagen. Manchmal, wenn ich abends einen Schluck getrunken habe, dann habe ich das Gefühl, dass es schlechter wird. Manchmal ist es bei der Arbeit, ich habe schwere körperliche Arbeit, dann denke ich so, oh, jetzt geht es aber irgendwie nicht mehr so gut. Und aber ja, ich kann nicht so genau sagen, was dann die Schmerzen macht. Okay. Die nächste Frage ist wie ähnlich, aber ich sollte fragen, gibt es etwas, das die Schmerzen verlindert oder verschlimmert? Zum Beispiel Essen, Belastung oder Bewegung. Haben Ich Sie glaube, bemerkt? wenn ich mich ins Bett lege abends, dann wird es eigentlich so ein bisschen besser, habe ich den Eindruck. Abends. Sie meinen Zeit, ja. Okay. Haben Sie irgendwelche Medikamente dagegen eingenommen? Na, ich nehme nicht gerne Medikamente. Ich trinke aber wohl mal abends einen Schnaps und das hilft ja eigentlich auch, wenn man Bauchschmerzen hat. Schnapsi, ja, okay, das ist gut. Ja, im Laufe der Zeit, ja, ich meine, haben die Schmerzen im Laufe der Zeit verschlimmert oder Ja, verbessert? klar. Also am Anfang habe ich das gemerkt, ja, das hat das mal so ein bisschen gezwickt, aber jetzt ist das schon mehr geworden, ja. Okay. Und wissen Sie, was mir aufgefallen ist? Ja. Puh, ich kann eigentlich nicht mehr so gut arbeiten, also ich, ne, bei meiner Arbeit, das strengt mich viel mehr an. Und beim Treppensteigen, da habe ich mit einmal Was ist? Schwierigkeiten, dass ich so pusten muss, ne? Okay. Bei dem Treppensteigen müssen Hm. Sie, haben Sie Luftnot oder fühlen Sie sich müde? Ja, also ich habe eigentlich das Gefühl, dass ich stehen bleiben muss, weil ich keine Luft mehr kriege, ja. Ja. Sie müssen eine Pause machen. Okay. Okay, das ist nicht gut. Ja, das ist gut. Nein. Okay. Ja, haben Sie Fieber, Übelkeit oder Erbrechen, Herr Schütter? Ja, also schlecht ist mir tatsächlich, ja. Schlecht ist mir und ich musste mich auch einmal übergeben. Das war irgendwie bei der Arbeit. Habe ich mich angestrengt und da musste ich mich übergeben. Und aber schlecht ist mir wirklich ziemlich oft. Okay. Haben Sie Durchfall oder Verstopfung? Ich würde sagen, eher ein bisschen Durchfall. Wie sieht der Stuhl aus? Das ist wichtig für uns. Eigentlich normal, so wie das, was man gegessen hat. Also. Ja, je Okay. nachdem. Okay, ja. Das ist nicht besonders, Sie meinen. Okay. Nein, keine besondere. Okay. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Frau Schütter. Nö, eigentlich nicht. Nö. Okay. Sie fühlen sich schlapp, ja, ein bisschen. Ich fühle mich Na schlapp, ja. ja, genau. Und manchmal habe ich auch so das Gefühl, dass ich mir nichts merken kann, dass ich So, wenn mir mein Vorarbeiter irgendwas sagt, dass ich dann mir das gar nicht merken kann und da muss ich nochmal nachfragen und so. Also, ja. Okay. Ich fühl mich eigentlich so insgesamt nicht belastbar und ja, Haben Sie deswegen. Engegefühl, Herr Schulte? Ab und zu Ein Engegefühl haben Engegefühl, Sie? meinen Sie? Ja. Eigentlich nur, wenn ich die Treppe laufe, merke ich, dass ich außer Puste bin. So, ne? Okay. Und wie ist Ihr Appetit? Ja, wenn mir so schlecht ist, habe ich nicht so viel Appetit. Dann Schlecht. mag ich Okay. eher was trinken als was essen, ja. In den letzten 6 Monaten haben Sie ab oder zugenommen? Haben Sie Ich bemerkt habe das? zugenommen, ja, ich habe zugenommen. Und das Wie habe ich auch viel gemerkt, Kilo? meine Hosen kneifen alle, ne? Also mein Bauch ist dicker geworden. Ja. Okay. Haben Sie Probleme beim Atmen? Atmung, Ja, bei außer der beim Atmung? Treppensteigen nicht. Ja, außer nicht. Okay. Okay. War Ihnen schwindelig oder schwarz vor Augen? Nö, das ist eigentlich nicht. Nö. Haben Sie Ihr Bewusstsein verloren? Noch einmal Nee, nee, oder nee, so viel habe ich nicht? nur auch wieder nicht getrunken. Nein, Okay, nein. das ist gut. Haben Sie Herzrasen oder Herzschlag? Ja, also wenn es mir so schlecht geht und wenn ich auch ja, wenn ich so merke, dass ich nicht gut drauf bin, dann habe ich manchmal das Gefühl, dass das Herz schneller klopft, ja. Ja, okay. Leiden Sie an irgendwelche chronischen Erkrankungen? Ich meine Schilddrüsenstörungen oder Zuckerkrankheit oder Bluthochdruck? Naja, also mein Arzt hat mich mal ermahnt, hat gesagt, mit der Leber ist was nicht in Ordnung. Ich soll weniger Wegen trinken, deswegen Wegen gehe ich da Alkohol. auch nicht mehr hin. Würden Sie schon einmal operieren? In der Ja, ich habe mir Vergangenheit? mal den Unterschenkel gebrochen und das war ein bisschen kompliziert und das musste operiert werden. Das ist aber schon lange her. Zum Beispiel vor 40 Jahren? Nein. Nee, nee, nee, so lange Sozusagen nicht. vor Das ein bisschen war Jahren. vor 15 Jahren ungefähr. Ja. Gab es Komplikationen oder Probleme bei der Operation? Sie haben gesagt. Nö, nö, Okay, nö. das ist gut. Das hat zum Glück Okay. auch alles wieder, also es ist auch alles wieder gut geheilt, ja. Das ist gut. Sind Sie vollständig geimpft? Ja, ich glaube, wohl Corona habe ich mich auch impfen lassen, aber sonst, ich glaub schon, dass ich alle Impfungen habe, weiß ich aber nicht so genau. Okay. Waren Sie in der letzten Zeit im Ausland Nee, nee, nee, nee, ich gewesen? Okay. bin immer zu Hause. Okay. Herr Schulte, Sie haben gesagt, vielleicht es gab ein Problem mit Leber, aber benutzen Sie oder nehmen Sie irgendwelche Medikamente regelmäßig oder gelegentlich Nö, ein? nö. Ja, also Okay. wenn ich mal dicken Kopf habe, wenn ich Kopfschmerzen habe, dann nehme ich mal Aspirin, ne? Ja. Aber sonst, Ab und zu, ja. Was bin okay. ja, wenn ich mal ein bisschen viel Alkohol getrunken habe oder so, dann, ne, am nächsten Tag. Erinnern Sie sich daran, welche Dosierung Aspirin ist? Oh, was steht denn da drauf auf der Packung? Ich glaube, da steht 500 drauf, kann es 500. sein? Okay. Da nehme Okay. ich dann eine und wenn es nicht besser wird, nehme ich irgendwann noch eine, aber mehr dann eigentlich nicht. Okay, sind Sie allergisch gegen etwas? Nee, ich glaube, ich kann alles vertragen. Okay. Haben Sie Unverträglichkeit? Ist das nicht das gleiche wie Allergie? Nö, also ich wüsste nicht. Nö. Ja, nach meiner Meinung ist es das Gleiche, aber ich soll fragen, was. Okay. Wunderbar, ja. Ja, diese Frage ist sehr wichtig für mich. Rauchen Sie, Herr Schulte? Ja, Ach, ja, natürlich rauche ich. Ja, was meinen Sie? Ja, klar rauche ich. ja. Wie oft und seit wann rauchen Sie? Ach, ich habe gar nicht so früh angefangen. So mit Mitte 20 habe ich angefangen, glaube, als ich so richtig angefangen habe zu arbeiten. Und ja, so anderthalb Päckchen rauche ich am Tag. 30 Fluppen rauche ich am Tag, ja. Ja, 30 Zigarette täglich, ja, Sie meinen. Okay. Und ungefähr 20 Jahren, ja? Ja. Okay. Und Alkohol? Ja, trinken Sie Alkohol? Ja, Sie trinken Alkohol, ich weiß Ja, das. ja. Wie Ich viel arbeite auf Alkohol? dem Bau, Ja, ne, wie also im viel Alkohol trinken Straßenbau. Sie Hm, täglich? da Wie trinkt man viel? auch schon mal ein Bier tagsüber und so. Und Ja. ja, abends trinke ich dann auch noch so ein paar Flaschen vorm Einschlafen. Und meistens auch noch so zwei, drei Schnäpse dazu. Ja. Ein Flasche jeden Abend und zwei, drei? Nein, also schon ein paar mehr Bier am Abend, ne? Ja, vielleicht so zwei, drei Flaschen, tagsüber auch nochmal so zwei, drei und dann noch so ein bisschen Schnaps am Abend, ne? Okay. Okay, ja. Ich muss diese Informationen notizieren, deswegen haben wir manchmal Augenkontakt verloren. Ja, ich glaube, ist das nicht. Okay. Ja. Und leiden Familienmitglieder an chronischen Erkrankungen? Ja, ich weiß, dass meine Mutter ein bisschen hohen Blutdruck hat und dass die hat, glaube ich, auch Diabetes. Und mein Vater, der ist gestorben, der hatte so Es im tut mir Kopf, leid, ja. ne? Der war dement, ne? Und der hatte aber auch dann irgendwas an der Leber. Und daran ist er dann wohl gestorben. Ein Leberproblem, aber Sie wissen nicht, ja? Das genau weiß ich nicht. Okay. Gibt es Fälle von Krebs in Ihrer So Familie? viel ich weiß, nicht, dass da jemand Krebs hatte, wüsste ich nicht. Nee. Oder Erbkrankheit, Sie wissen auch nicht, glaube ich. Okay. Nö. Erbkrankheit, okay. Ja, was machen Sie beruflich? Ja, ich arbeite im Straßenbau. Straßen. Wow. Ja, okay. Sind Sie verheiratet, Ich bin Herr geschieden. Schütte? Ja. Haben Sie Kinder? Oder? Ja, wir haben zwei Kinder, aber die sind bei meiner Frau. Okay. Okay. Leiden Sie unter Stress? Was meinen Sie? Ja, das ist natürlich nicht so einfach. Also einmal ist die Arbeit anstrengend und dann das Alleine sein ist natürlich auch nicht so toll. Jeden Abend alleine zu Hause, da trinkt man dann auch Ja. schon mal ein Bier und einen Schnaps zu viel, ne? Okay. Und haben Sie Haustier? Haustier, nee, das habe ich nicht auch noch. Nein, Haustiere, das habe ich ja. nicht. Nein. Das könnte ich ja gar nicht versorgen. Treiben Sie regelmäßig Sport, Herr Schulter? Naja, meine Arbeit ist eigentlich schon anstrengend genug. Da mache ich keinen Sport mehr, nee. Okay, ich möchte eine kurze Zusammenfassung machen, um mögliche Fehler zu vermeiden. Ja, okay. Okay, Frau Schlüter, Herr Schlüter, Sie sind 42 Jahre alt, ja, richtig? Bald 47, 46 im Augenblick. Ja, 46. Ja. Ich habe immer ein Problem mit Nummern, ja, deswegen habe ich gefragt. Okay. Auf Deutsch ist es ein bisschen schwierig für mich. Also ich bin Okay. geboren am 6.7.76. Das Ja. heißt, bis zur Jahrtausendwende war Ja. ich Okay. 24 plus. Ja. 23 von diesem Jahr sind zusammen Ja, 46 okay. plus, ja, ne? Vielen Dank für Ihre Bemühungen, für mich, okay. Okay, ja. Sie haben heftige Bauchschmerzen Ja. seit Monaten, aber jetzt ist im Laufe der Zeit wird es schlimmer. Und um Nabel herum haben Sie Schmerzen, perumbilikaler Bereich, ja. Okay, und das Venen vor mich. Ja, und beim Treppensteigen müssten Sie immer eine Pause machen, ja, das ist richtig. Ja, das habe ich jetzt gemerkt, dass ich da nicht gut Luft kriege, wenn ich mich stark anstrenge. Okay. Ja, das war's, okay. Ja, wir haben, ich habe, ja, okay. Sie haben keine Probleme mit Stuhl, okay, ja. Ich denke, ich habe alle wichtigen Fragen gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen, Herr Schulze? Nee, ich möchte jetzt natürlich nur gerne wissen, wie man diese Bauchschmerzen wieder los wird, was man dagegen machen kann. Ob Sie mir Ja. vielleicht Tabletten geben können, damit ich dann wieder fit werde, ja. Ja, ich erkläre Ihnen jetzt, was ich machen soll. Zuerst, Sie müssen bei uns hier bleiben für weitere Untersuchungen und Aber dann kann ich wieder nach Hause, ne? ja, natürlich, aber es kann dauert ein bisschen weil, ja, Ja, ein paar okay, gut. Stunden. Ich werde Sie Schritt für Schritt informieren. Ja. Machen Sie sich keine Sorge. Und zuerst ich kontrolliere Ihre Herzfrequenz und Atemfrequenz und Körpertemperatur und ja, das war das, ja, ich kontrolliere etwas, aber es gibt etwas, ja, okay. Und dann höre ihr Herz und Lungen ab. Ich untersuche Ihren Baum, zuerst körperlich, dann mit Ultraschall. Okay. Und ich nehme Blut ab, und wir brauchen Urin für Ja, das Urinstatusbestimmung. kriege ich hin, ja. Ja, und Sie wissen das, dieser ein Prozess, Diagnose vor eine Krankheit ist ein Prozess. Deswegen, es kann dauert ein paar Stunden. Ja, dann Und warte ich halt so lange, ja. Ich ja. kann ja zwischendurch mal eine rauchen gehen, ne? Ja. Zurzeit, Ihre Diagnose kann ich nicht viel sagen, weil nachdem diese Laborergebnis und Untersuchungen werde ich Ihnen informieren, ja, darüber. Ja, alles klar. Gut. Haben Okay. Kollegen oder Kolleginnen andere Fragen? Sind Sie vollständig geimpft? Er Habe ich glaubt gefragt. ja, gegen Corona ist er geimpft und sonst ist er sich nicht so ganz sicher. Wie viel Kissen benutzen Sie Kissen zum Schlafen? Eins. Ich habe ein Kissen zum Schlafen. Ja. Haben Sie bemerkt, Ihre Beine geschwollen ist? Haben Sind. Sie gemerkt, dass Ihre Beine geschwollen sind? Zwei Beine. Ja. Nein, habe ich nicht bemerkt. Sind Sie wegen der Bauchschmerzen bei einem anderen Arzt gewesen? Ich war vor langer Zeit bei meinem Hausarzt. Der hat festgestellt, dass mit der Leber irgendwas nicht gut ist, dass die Leberwerte nicht gut sind und hat mir gesagt, ich soll weniger trinken. Und deswegen gehe ich da nicht mehr hin. Haben sich die Bauchschmerzen nach dem Essen verschlechtert? Nö, eigentlich mit dem Essen habe ich da keinen Zusammenhang bemerkt. Ja, okay. Sie haben gesagt, dass Sie seit einem Monat diese Beschwerden haben. Ich würde gerne wissen, Seit Seit 3 Monaten, 2, 3 Mal. Seit 3 Monaten. Ähnliche Beschwerden vor 1 Jahre, 2 Jahre oder Nee, solche Schmerzen hatte der noch nie. 3 Monaten. Sie haben vor Erkrankungen nur Leberprobleme, andere Erkrankungen. Sonst ist der, er meint, er wäre fit, ja. Laborwerte wurden bei Ihnen durchgeführt und Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Der Arzt hat gesagt, mit der Leber, Ihre Leberwerte sind zu hoch. Trinken Sie mal ein bisschen weniger Alkohol. haben Sie Geschwister? Nee, hat er nicht. Wie viele Jahre trinken Sie Alkohol ungefähr? 20 Jahre. Genauso Okay. lange, wie ich rauche. Ja, Sie haben mit Raucher mit 20 Jahre angefangen oder nur 20 Nein, Jahre? seit 20 Jahren. 20 Jahre. Okay. Wie sieht Ihre Wasserlassen aus? Da guckt er nicht so genau hin. Unauffällig, er erkennt das nicht anders, ja. Sie haben gesagt, Oberbauchschmerzen jeden Tag. Wie viel Minuten oder Stunden dauert es? Guck nicht auf die Uhr. Mal ist es schlechter, mal ist es besser. Aber in letzter Zeit dauert es lange. Ja. Ja, hallo, ich würde eine Frage stellen. Haben Sie Wasseransammlung im Bauchbereich bemerkt? Das hat er so nicht gesagt, aber er hat gesagt, er hat zugenommen und er hat gesagt, die Hosen passen ihm nicht mehr. Ja. Insofern sind Sie natürlich auf der richtigen Spur. Ja. Bei der Untersuchung werden wir verstehen das, ja. Unter Genau. der Okay. Wollen Sie loslegen? Oder gibt es noch andere Fragen? Sie haben, erinnern Sie sich, Hepatitis A oder B Laborwerte machen lassen? Das wüsste ich. Nee, ich glaube, habe ich nie gehabt. Sie haben gesagt, geschieden. Andere Geschlechtsverkehr gibt es, wechselnde andere Schicken. Nochmal, bitte, was gibt es? Haben Sie wechselnde Ach so, nein. Nein, nein. Ja, weil ich muss diese Frage. Ja, Ja, es ist natürlich. Ja, ich gut. habe vergessen diese Frage. Okay. Dankeschön. Können wir als Bauchschmerzen. nächstes anfangen, Stefan? Ja, ich glaube, ja. Gut. Ja, guten Tag, Herr Frau Berat. Ja, wie geht's Ihnen? Ja, gut, erzählen Sie, Sie haben einen neuen Patienten gesehen? Ja, ich habe einen neuen Patienten, darf ich vorstellen? Ja, erzählen Sie, wen haben Sie denn gesehen? Ja, ich habe einen neuen Patienten, der Udo Schrütter heißt. Und er ist 46 Jahre alt. Und er ist Bauarbeiter. Und er hat schwierige Bauchschmerzen auf einer Skala bei 5. Und seit 2, 3 Monaten hat er diese Bauchschmerzen. Bauchschmerzen ist im Periumbikalbereich. Und er beschreibt nicht sehr gut ausstrahlen. Alle Bauch manchmal hat sie Der ganze Schmerzen. Bauch tut ihm Der weh. ganze, ja, der ganze Baum, ja, der ganze Baum tut er weh. Diese Schmerzen beschreibt er kräftiger und eine Böhme Druck und Schmerzen Charakter von Schmerzen ist wellenförmig. Am Abend und ja, ich habe bemerkt, dass der Patient trinkt viel Alkohol und bei der Hausarzt eine Leberproblem festgestellt, aber der Patient wollte nicht mehr zum Arzt gehen. Okay, Ja. dann geht es ihm jetzt aber schlecht, wenn er hierher kommt. Ja. Ja, Deswegen er ist hier. Im vegetative Anamnese ergab sich, sie hat zugenommen. Wie viel Kilo weiß er nicht, aber ich glaube, das ist eine Flüssigkeitsansammlung im Wie nennen wir Abdomenbereich. das? Fachbegriff? Das heißt Acids. Hm, gut. Oder auf Deutsch, ja, Acids, ja. Und er hat manchmal Diarrhoe, aber das ist, ich glaube, das ist unauffällig. Er nimmt keine Medikamente, gelegentlich Aspirin, 50 Milligramm, das war's. In Familienanamnese ergab sich, seine Mutter hat Hypertonie und Diabetes mellitus. Das ist wichtig für mich. Ich glaube, das ist wichtig. Vater hat auch Leberprobleme. Es kann eine Erbkrankheit, genetische Krankheit, aber wir wissen nicht genau, natürlich. Vater hat auch Demenz und Wissen er Sie ist. was über den Alkoholkonsum des Vaters? Ja, habe ich das nie gefragt. Wissen wir Ja, nicht. Okay. das kann ja nicht. Ja, Vater ist gestorben. Und seit ungefähr 20 Jahren raucht er täglich 10 Zigaretten und das macht 11 Packung pro Jahr. 11 Packung Jahr. Ja. Haben Sie Zahlen sind ein Problem. Ich Ah ja, korrigiere das jetzt 30. mal gleich. Ja, 30 Zigaretten täglich, ja, 30. Ja, Ja, okay. genau. Er ist nämlich bei Ja, 30 Pack Years. ja. Ich Er habe ja ist bei geschrieben, 30 aber Pack Years, ne? ja, einen Moment. Nee, er ist sogar bei 60 Ja. Pack Years. Ja. Seit Nein. 20 Jahren, Augenblick. Nee, 20 anderthalb. Jahre. Nee, 30. 30 Packiers, ne? 30 Packungsjahr, ja. Ich habe hier geschrieben, aber mein Schriftlich ist ein bisschen schlecht geschrieben. Ich konnte nicht lesen. Ja, er trinkt sehr viel Alkohol. Zwei, drei Flasche täglich Bier und auch außerdem Schnaps trinkt Also er. hochprozentigen Alkohol. Ja, Schnaps ist Hochkonzentrat Alkohol, ja, richtig. Ja, das war das wichtige Information über diese Patienten. Was ist denn jetzt Ihre Verdachtsdiagnose? Meine Verdachtsdiagnose ist eine Neoplasie oder Tumor im Gastrointestinaltrakt oder Leber sein oder Metastasie Tumor sein, vielleicht Krebs, ja. Alkoholisches Steatohepatitis erstmal, müssen wir mir sagen. Virus. Oder chronische Pankreatitis, meine Differentialdiagnose. Erstmal alkoholische Steatohepatitis oder Zirrhose. Erstmal und zweite Mal Karzinom, Ja. Adenokarzinom, Leberkarzinom, so weiter. Aber erstmal. Leberzirrhose, okay. Ja, Ich gut. wusste nicht. Ja, was machen Sie denn diagnostisch mit dem Patienten? Ja, zuerst, wir müssen körperliche Untersuchungen machen. Ich Worauf meine, achten Sie bei der körperlichen Untersuchung ganz besonders? ja, die Farbe von Haut müssen wir beachten. Ja. Die Farbe von Sclera, die Urinanalyse, nein, körperliche Untersuchung, jetzt sprechen wir, okay. Und Ürünanalyse, nein, Farbe von Was, Haut. auf was achten Sie denn von der Optik her vor allen Dingen? Der zieht Optik, sich aus, der zieht sich ja. aus und Sie gucken den an. Und was sehen Sie? Ja, ich sehe eine müde Patienten und er ist zum Beispiel ein bisschen gelb, ja, die Hautfarbe Möglicherweise, ist ja, gelb, genau. möglicherweise gelb. Und ja, Zirrhose. Der hat einen dicken Bauch. Ja, dicken Bauch, ja, wir haben schon, Ja, ja, genau. okay, Und Sie gucken, ob er ja. auch Beinödeme hat. Ne? Ja, Sie okay, gucken, ob er ich. Beinödeme hat. Und dann können Sie ja eigentlich auch schon merken beim Klopfen, ob der Aszitis hat. Ja, Ne? ja, Und ja. das bestätigt sich dann gegebenenfalls, wenn Sie eine Sonografie machen. Okay. Ne? Ja, und Worauf Labor. gucken Sie noch bei der körperlichen Untersuchung? Sie haben Verdacht, dass der Mensch viel Alkohol trinkt und sich damit auch schon geschädigt hat. Er hat Konzentrationsstörungen beschrieben und so Zitterigkeit. Also würde man vielleicht wonach noch gucken? Ja, es fällt mir nichts aus, so seit. Dass wir eine grobe neurologische Untersuchung machen. Ne? Reflexe, Ah ja. und also grob neurologische Untersuchung, ne? Ob der da schon Defizite hat. Okay. Also Gut. Plantar Erythem oder Palmar Erythem, kann das sein? Nochmal, bitte. Plantar Erythem oder Palmar Erythem, das kann sein, oder? Keine Ahnung. Das müssten Ja, die das. Fachleute wissen. Ich weiß das nicht. Ja, ich glaube, das kann sein, ja, wegen Gerinnungsprobleme, weil die Ach, Leber okay. funktioniert nicht gut. Deswegen diese Patienten möglicherweise Gerinnungsprobleme. Also da Deswegen guckt man das kann nach. sein. Auf alle Ja. Fälle. Gut. Ja, was machen Sie labortechnisch? Ja, labortechnisch mache ich Leberfunktionsteste, ALT, Alenin-Transferas, und AST und Gamma-Glutamil-Transferas, GGT, und Amylas auch, weil wir sollen Pankreas beurteilen. Amylas und ja. Gerinnungsfaktör, Koagulationsfaktöre von hepatobiliär Koagulationsfaktöre. Nein, Okay, und Koagulationsfaktöre. während das Labor das Blut untersucht, machen Sie weiter mit der technischen Untersuchung. Was gucken Sie da noch? Technische Untersuchung, ja. Wir machen bestimmen Ürünstatus. Auch noch, ja, genau. Ja, ja, wir sollen ein Ösophageal-Endoskopie machen, um möglicherweise Varis zu beurteilen. Ösophagusvarizen. Ja, zu beurteilen. Und wir sollen ein CT machen für ganz Abdomen beurteilen. Ja, aber erstmal würde man ja als sehr niederschwellige Geschichte einen Ultraschall machen vom Bauch, ne? Ja, okay, Ultraschall. Ja, Ne? Ultraschall, wir Das machen ja würde so man ja als. sicherlich als erstes Ja. machen und würde dann, ja, was erwarten Sie, was sehen Sie? Ja, ich habe eine Frage, Frau Oberarzt. Wenn es gibt viele Aszites, wenn es viele Aszites gibt, unsere Untersuchung mit Ultraschall ist ein bisschen nutzlos, ja? Was meinen Sie da? Ah, Wenn stimmt. es. Also man kann nur feststellen, dass er Aszitis hat. Ja, Genau. Ja. es gibt Ja, eine ja. große Flüssigkeit und kann man nicht Flüssigkeitsansammlung, sehen. ja. Ja. Ja, ja. Deswegen wir sollen Computertomographie benutzen Okay, dafür. dann machen wir das hinterher, wenn wir das Ja. bestätigt haben. Alles Okay. klar. Gut. Ja. Ja, wenn sich das bestätigt, dass er tatsächlich eine Leberzirrhose hat, Was Ja. wäre denn dann das Therapiemanagement? Ja, Sinustherapie ist ein bisschen schwer und ein langer Prozess. Und möglicherweise Organtransplantation sollen machen Das wäre werden. ganz am Ende der Fahnenstange, ja. Also wenn alles andere Ja, ausgebremst ist, ja. Ja? aber diese Patienten haben sehr schlechte Gewöhnlichkeiten. Zum Beispiel, er trinkt sehr viel Alkohol. Ja, Und aber was es würden wir ihm ist, denn raten? Was würden ja. wir ihm denn raten, auch wenn wir uns da keine Freunde machen? Würden wir ihm Ja, sagen, er soll ruhig weiter trinken und soll weiter ja. rauchen? Ja, wir sollen sagen, er muss unbedingt Alkoholtrends und Rauchentrends. Ich weiß nicht, ob ich richtig gesagt, ja, weil sie Also Karenz wir ist richtig. empfehlen ihm Nikotinkarenz aus anderen Gründen, aber vor allen Dingen natürlich Alkoholkarenz, Ja, um ja. dass er seine Leber jetzt irgendwie wieder erholen kann. Und dann Und hepatobiliär Biopsie sollen wir machen, um Diagnose festzustellen, ja, genau, weil das ist noch eine gute Idee, Histopath. dass man ausschließen kann, dass er ein Karzinom hat. Ja, Karzinom oder und ich glaube, um the Gold Standard von Diagnose für Ach so, okay. Zirrhose Ja. ist ja Biopsie. Aber das ist Okay. nach meiner Meinung, ich weiß nicht genau, weil ich bin Also ich habe Assistent das hier hier. auch stehen, dass die Leberbiopsie wegweisend ist, ja. Genau. Und ja, das war aber im Zusammenhang mit den Differentialdiagnosen. Gut, ich glaube, ja, halten Sie mich auf dem Laufenden, was rausgekommen ist bei Ihren Untersuchungen. Berichten Sie mir wieder über Herrn Schlüter, wenn Sie genaueres wissen. Und Ja, natürlich. wichtig ist auch, ob der Patient kooperativ ist, ne? Ja, okay. Ja, Mache ich. okay. Gut. Ja, wie immer, logischerweise, Anamnese war gut, fand ich, auch sprachlich ziemlich gut. Danke. Bericht war nicht ganz so gut. Wobei beim Übergang von einem zum anderen, da ist mir was aufgefallen an der Grammatik. Und zwar, es ist ein Klassiker. Machen, glaube ich, alle. Ich habe das auch schon sehr, sehr oft gesagt. So, Sie sagen, zuerst ich werde Sie körperlich untersuchen. Dann Zuerst werde ich ich. werde Ihnen Blut abnehmen. Dann werde ich Ihnen informieren. So, also ich werde Sie informieren oder zuerst werde ich Sie untersuchen. Ja? Das Verb steht im deutschen Satz an zweiter Stelle. Und Ja. wenn da zuerst oder dann vorneweg steht, dann kommt das Ich eine Position nach hinten. Dann werde ich, was weiß ich, ja, werde ich Ihnen Blut abnehmen oder dann nehme ich Ihnen Blut ab. Ja? Was ganz am Anfang war, da hat der Patient ja auch nachgehakt. Auch das habe ich eigentlich schon ganz, ganz oft gesagt, machen aber auch viele diese Geschichte. Zuerst stelle ich ein paar persönliche Fragen. Persönliche Fragen sind in unserem Sprachempfinden private Fragen. Was Sie meinen, sind, ich stelle Ihnen ein paar Fragen zu Ihrer Person. Wer sind Sie? Wie heißen Sie? Wann sind Sie geboren? Wie heißt Ihr Hausarzt? Wie sind Sie krankenversichert? Das fand ich sehr Ja. originell, dass Sie danach gefragt haben. Ja. Ja. Können wir sagen, allgemeine Fragen gelingt das darüber, ja. Ja, eigentlich Fragen zur Person. Das sind schon Fragen zur Person. Ja, zu Okay. Ihren persönlichen Daten. Ja. Okay. Oder man kann auch allgemeine Fragen sagen, ja. Aber eine persönliche Frage ist das nicht. Eine Okay. persönliche Frage hat Dr. Gündes mir gestellt. Er hat nämlich gefragt, haben Sie wechselnde Sexualpartnerinnen? Uah, das ist eine Ja. persönliche Frage, ja. Okay. Die war natürlich legitim aufgrund seiner Situation. Aber das ist, würde ich als eine persönliche Frage bezeichnen. Aber ein Arzt darf die natürlich stellen und muss die stellen, genauso wie die Frage nach Drogenkonsum. Haben Sie, Ja, glaube ich, okay. übrigens nicht gefragt. Haben Sie nicht gefragt, ne? Ja, Der klar. trinkt schon so viel Alkohol, da kommt es auf die Drogen auch nicht mehr an. Ja. Ja. Ja, Ja. Drogen habe ich vergessen, ja. Ja. Ja, also ich würde das einfach nicht persönliche Fragen nennen, weil bei persönlichen Fragen, da mache ich ja erstmal zu, Okay. ne? Ich will keine persönlichen Fragen beantworten. Ich kenne sie doch gar nicht. Ja, so. Fragen zur Person, klar, wie heißen Sie? Adresse, Hausarzt, Gewicht, was auch immer. Ja, gut. Gut. Ja, was mich gewundert hat, dass Sie eigentlich nicht so sehr auf dieses eigentlich ja ziemlich signifikante Symptom der Aszitis eingegangen sind. Er hat gesagt, er hat zugenommen. Ja. Und er hat gesagt, seine Hosen passen ihm nicht mehr. Ja. Ja? Ehrlich gesagt, Gerrit, ich habe gedacht, das abgenommen. Deswegen, ich habe nie gefragt. Ich habe falsch, Ah, ich okay. glaube, eine Nein, er hat Missverständnis. Ja. zugenommen. Und er hat, Ja. meine ich, auch gesagt, er hat 5 Kilo zugenommen. Vielleicht habe ich es aber Ja. auch nicht gesagt. Ja? Also, das ist, weil das ist ja so ein Leitsymptom, wirklich. Ne? Ja. Da hätte man so eine Auffälligkeit. Ja. Gut. Und ansonsten, wenn irgendwas war, habe ich eigentlich immer ziemlich gleich interveniert und habe es gleich korrigiert. Sonst haben wir, glaube ich, nichts. Also sagen wir so, die Anamnese war sehr flüssig. Was Sie sehr schön machen, dass Sie Danke. den Patienten immer mit Namen ansprechen. Ne? Das schafft immer so einen guten Kontakt. Und witzig, Sie haben das gesagt, ich weiß immer nicht, wohin guckt die Kamera, wo ist Ja. das Bild. Ne? Sie haben irgendwann gesagt, ich habe den Augenkontakt verloren, weil ich notiert habe. Ja. Aber das fällt mir als Patient tatsächlich, also wenn ich den Patienten spiele, auf, wenn jemand die ganze Zeit nur auf sein Ja. Ding guckt oder auf den Computer, wo seine Fragen stehen. Und das ist eigentlich positiv, ne? Also Ja. Kontakt halten. Und das haben Sie natürlich in der echten Prüfungssituation, haben Sie das ja live. Da Ja, haben Sie mitten ja nicht den kann ja. Bildschirm dazwischen, ne? Also das fand ich einen richtig guten Punkt. Wie gesagt, ich glaube, Sie sind eigentlich sehr gut zu Hause in der Sprache. Sie können sich sehr, sehr gut ausdrücken. Ja, ich glaube ja. Dieser kleine Satzstellungsfehler, wie gesagt, der ist super häufig und alle wissen das, dass es anders geht. Aber wenn man zügig formuliert und wenn man im Gespräch ist, machen es sehr, sehr viele Nicht-Muttersprachler verkehrt. Ja. Das ist einfach so, ne? Gut. Ja. Sie haben noch 5 Wochen Zeit, haben Sie gesagt, ne? Ja, am 13.6. meine Übung, 13.6. 31.06. Das ist doch ein 13. schönes Datum. Ja, Ja. okay.